Katastrophen, Skandale, Liebe, Unfälle. Das war Eldoradio 1988. Ich dachte, es läuft längst. Das ist das Problem, dass ich am besten die Qualität haben muss, um es noch mal spielen zu können. Qualität. Wir versuchten, sie so gut wie möglich das ganze Jahr über hochzuhalten. Dies eben war eines der wenigen Beispiele, die wir normalerweise nicht senden. Aber sonst, und das merken wir meist erst, wenn die dankbare Aufgabe ansteht, wieder mal einen Jahresrückblick vorzubereiten, waren unsere Themen 1988 von einer Bandbreite, die uns selbst den Atem verschlägt. Section 28, Rosalisten, AIDS, Christopher Street Day, Diskriminierung gegenüber Lesben und Schwulen waren die Hauptthemen neben bildender Kunst, Literatur und Musik. Zu einer Sendung, die etwas aus dem Rahmen fällt, begrüßen euch als Chronisten im Studio Jürgen Bienig und Joachim Schulte. Doch beginnen wir von vorn in einer restsentimentalen, nachweihnachtlichen Zeit. Ungeachtet dessen, dass unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ab und zu auf Brautschau, nebenbei auch mal fremd, oder nach wenigen Monaten auch wieder auseinandergehen, befinden wir uns doch alle schon oder noch im heiratsfähigen Alter. So war es auch nicht verwunderlich, dass wir uns des Öfteren des Themas »Können, wollen, sollen, dürfen Homos heiraten« annahmen. Die SPD preschte Anfang 1988 vor mit einer Initiative im Bundestag zur Anerkennung eheähnlicher Lebensgemeinschaften. An uns Lesben und Schwule hatte wieder mal niemand gedacht. Ich würde sagen, das brennt mir ganz bestimmt jetzt nicht unter den Nägeln. Das heißt also, von der SPD wäre in Zukunft eine Initiative zur Gleichstellung homosexueller Partnerschaften nicht zu erwarten. Ich sehe sie nicht als vordringlich an. So sprach im Januar die SPD-Bundestagsabgeordnete Doris Odendahl und so spricht sie heute noch. Ausgewogen, wie wir nun mal sind, haben wir gleich noch den grünen Schwulenreferenten im Bundestag, Volker Beck, zum Problem befragt. Ich denke, es ist ein sehr halbherziger Vorstoß. Es zeigt eigentlich lediglich, dass die SPD an diesem Punkt versucht, die Gesetzgebung der gesellschaftlichen Entwicklung etwas anzupassen. Wobei sie natürlich auch auf Widerstände bei der Union stößt, aber da soll lediglich ein bereits bestehender gesellschaftlicher Zustand auch rechtlich festgeschrieben werden. Einen emanzipatorischen Impetus hat diese Initiative der SPD in keinem Fall, weil an keinem Punkt denkt die SPD eigentlich da von dem Leitbild des heterosexuellen Paares abzugehen und hat eigentlich lediglich die Ehe durch die Paarideologie ersetzt, was per se kein Fortschritt ist und grüner Anspruch wird es immer sein, dass die Lebensgestaltung den Menschen zu überlassen und deshalb auch eine Politik vor allen Dingen vom Selbstbestimmungsrecht der Menschen ausgehen muss. Neben dieser Hochzeitsposse befasste sich Eldoradio natürlich auch mit anderen Themen, zum Beispiel mit dem sich in England bereits manifestierenden Widerstand gegen Clause 28, auf den wir später noch genauer eingehen werden. Clause 28 warf auch seinen Schatten auf das im Februar vorherrschende Thema Filmfest Berlin. Keine Sendung ohne Kino mit dem krönenden Höhepunkt der Verleihung der Gay Teddybears an die besten schwulen oder lesbischen Filme. Wir sprachen mit Filmemachern und Vertreibern über Aktionen am Rande, erinnert sei an Regisseur Derek Jermans Aktion gegen Clause 28 am Zoopalast und über die Filme selbst natürlich. Jane Lipmans Rights and Reactions, Lothar Lamberts Verbieten, Verboten oder Braunheims Anita Berber, um nur einige zu nennen. Lotti Huber spielt in Rosa von Braunheims Film Tänze des Lasters eine alte Frau, die denkt, sie sei Anita Berber. Diese alte Frau hat eben Wahnvorstellungen. Es gibt doch sehr viele Geisteskranke, die glauben, sind Napoleon oder Jesus Christus oder irgendeine ganz berühmte Figur. Und diese war genauso. Und sie war unbedingt auch eine Zeitgenossin von Anita. Wahrscheinlich aus ganz bürgerlichem Milieu, hat die immer sehr bewundert und hat davon geträumt, auch so zu sein. Das ist Lotti Hubers Version, aber in Wirklichkeit ahne ich, dass Lotti Huber vielleicht 10 Jahre älter ist. Sie macht sich mal gerne jünger und vielleicht doch Anita Berber ist. Rosa ist ein ganz hundsgemeiner Lügner und ich glaube, ich werde mich von ihm scheiden lassen. Den Part der jungen Anita Berber übernahm Ina Blum. Sie glaubt, der Erfolg des Films stützt sich auf die Parallelen zwischen den wilden 20ern und der heutigen Zeit. Ich glaube, dass man gedacht hat, Mensch, diese unsichere Zeit, wenn man jetzt nicht zubeißt und sich ein dickes Stück Kuchen vom Leben nimmt, dann morgen kann es schon wieder zu spät sein. Wir können alle in die Luft fliegen. Und da denke ich, ist ein ähnliches Gefühl heute. Ich brauche von Tschernobyl nicht viel zu erzählen. Und von diesen ganzen Nuklearskandalen, also so die Zeitbomben, die uns eigentlich zwingen, das Leben jetzt zu packen, ja. Eine Zeitbombe, die aus heutiger Sicht schon explodiert ist, war im Frühjahr 88 die Klausel 28. Mittlerweile zur Section avanciert, sollte dieser Gesetzentwurf der konservativen britischen Thatcher-Regierung die Homosexuellen für lange Zeit auf Trab halten. Clause 28 sollte verhindern, dass schwule Lebensart, ja Schwulsein überhaupt, im margaretanischen England noch gesellschaftsfähig ist. Jede Gutheißung von Homosexualität, ob in Schulen, in der Kunst, in der Presse, soll verhindert werden. Homosexuelle Beratungsstellen müssen ihren Laden dicht machen, weil jegliche Staatsknete für diese Projekte gestrichen würde. Schwere Zeiten also für Oscar Wilde, Quentin Crisp oder die Communards. Eine der ersten größeren Aktionen gegen Clause 28 in Berlin fand am 8. April statt, als dem britischen Konsul eine Unterschriftenliste gegen den Gesetzentwurf übergeben wurde. Pünktlich mit der obligatorischen Verspätung fanden sich immerhin 1500 Lesben und Schwule zusammen, um ihre Empörung zu demonstrieren. Nun haben die meisten schon mehrere Schwulen- und Lesbendemos miterlebt. Neu auf dieser war die Anwesenheit eines autonomen Blocks. Was aber offensichtlich fehlte, war eine Einigung über den Tenor der Kundgebung. Nur an einer Stelle präsentierte sich die Demo etwas entschlossener. Das war vor der britischen Botschaft, wo eine Petition zur Klausel übergeben wurde. Ja, wir haben die Petition überreicht mit den Unterschriftenlisten und haben ihn gefragt, was er zu diesem Gesetz sagt. Und er meinte allerdings, es sei nicht diskriminierend, weil die Regierung nach dem Volk handeln müsse. Und das Volk, dann sage ich, das Volk ist ja sehr konservativ, sagt da ja, irgendwo stimmt das ja. Und ich sage, was ist damit, dass also Homosexualität nicht befürwortet werden darf und dass eben schwule Initiativen keine Prospekte rausgeben dürfen, keine Materialien. Ja, das hätte er gehört und er könnte sich dazu allerdings privat und öffentlich nicht so äußern. Diplomaten verstanden es schon immer, sich bloß nicht irgendwie auf irgendwas festzulegen. Auch in Großbritannien selbst kamen Schwule und Lesben von der Straße nicht mehr weg. Fast wöchentlich ging eine Demo, ein Solidaritätsfest oder eine spektakuläre Aktion über die Bühne. Zur selben Zeit, als in Berlin der britische Konsul bedrängt wurde, rief man in England zum landesweiten Aktionstag auf. Ein Beispiel von vielen. Der Höhepunkt des Tages war eindeutig, dass in Manchester eine Gruppe von Frauen das Dach des größten Einkaufszentrums bestieg, ebenfalls rosa gekleidet, wo sie sangen und tanzten. Als die Polizei schließlich eintraf, um sie festzunehmen, stellten sie fest, dass ihre Leitern zu kurz waren, um die Frauen zu erreichen. Sie mussten ein Feuerwehrauto zu Hilfe nehmen. Die Frauen weigerten sich, zuerst runterzukommen und wurden schließlich doch festgenommen. Ende April erlebte die britische Hauptstadt die größte Schwulen- und Lesben-Demo ihrer Geschichte. Rund 50.000 hatten sich versammelt, um gegen Clause 28 zu protestieren. Während der Demonstration hatte der englische Popstar Boy George sein politisches Coming-out und begeisterte die Massen mit seinem Bekenntnis gegen Maggie Thatcher. Nebenbei stellte er seine neue Single No Clause 28 vor. Doch zu diesem Zeitpunkt stand bereits fest, was unser Londoner Reporter Lutz Ehrlich auf den Punkt brachte. Gegen das Clause 28 kann diese Demonstration auch nichts mehr ausrichten, weil dieses Gesetz ja bereits beschlossene Sache ist. Aber, und das sagte der Abgeordnete der Labour-Partei Chris Smith, es muss einfach deutlich gemacht werden, dass die Homosexuellen und Lesben Englands sich das nicht einfach so gefallen lassen. Und dazu denke ich mir, kann diese Demonstration einen Gutteil dazu beitragen, dass die Menschen wissen, okay, wir haben eine ganze Menge Leute hier, wir haben auch eine Power und wir lassen uns nicht einfach abstempeln als Bürger zweiter Klasse. Wir sind viele. Das konnten Schwule und Lesben der britischen Öffentlichkeit an diesem Tag deutlich machen. Wir sind stark. Diese Parole ging nur den wenigsten über die Lippen. Euphorie kam selten auf, denn solange dieses Land regiert wird von der Regierung, die sie jetzt gerade hat, nämlich Maggie Thatcher, wird sich an der Situation nichts Entscheidendes ändern. Das heißt, man muss sich einrichten, mit diesem Gesetz zu leben und die ärgsten Auswirkungen irgendwie abzuhalten. The aim of this government is to make everyone as miserable as possible. Shut up! Shut up! Shut up already! Yeah. without pride. They say to celebrate it is social suicide. I'm not your average beat boy. I'm not your rebel guy. You wanna make us hate it. Ebenfalls Ende April schwappte die schwule Empörung angesichts eines innenpolitischen Skandals über die Kloschüssel. In Köln waren 200 Schwule im Zuge polizeilicher Ermittlungen zur Blutprobe aufs Präsidium bestellt worden. Alles fragte sich, woher stammen die Adressen der 200? Vermutung: aus einer rosa Liste, einer illegalen und diskriminierenden Datensammlung über Schwule. Diese Vermutung wurde zur Gewissheit. Die Bahnpolizei der Deutschen Bundesbahn hatte diese Listen, deren Existenz immer beharrlich bestritten wurde und wird, bei Kontrollen im Bahnhofsklo intern vervollständigt und im Zuge der Amtshilfe an die Kölner Polizei weitergegeben. Die Gay Liberation Front aus Köln rief den nordrhein-westfälischen Datenschutzbeauftragten zur Prüfung auf und die Grünen verlangten Aufklärung im Parlament. Im Bundestag verlangen wir eine Aufklärung dieser Vorgänge. Unter anderem werden wir das im Innenausschuss des Deutschen Bundestages auf seiner nächsten Sitzung am 4. Mai auf die Tagesordnung setzen. Dies ist deshalb möglich, weil bei diesen Vorgängen ja auch die Bahnpolizei besonders betroffen ist. Trotz allem Bestreben um Aufklärung der näheren Umstände dieser Vorladung von 200 Schwulen, solange der Schwulen-Sonderparagraf 175 StGB besteht, wird die Ermittlungstätigkeit der Polizei im homosexuellen Milieu, in Kneipen, im Park, an Klappen, immer eine scheinlegale Grundlage haben, wird es immer rosa Listen geben. Später wird vom Bundesdatenschutzbeauftragten die Illegalität der rosa Listen der Bundesbahn bestätigt. Die Gay Liberation Front Köln stellt einen Strafantrag gegen die Polizei. Die Kölner Polizei ihrerseits reagiert mit einem Strafantrag gegen Berliner Schwulengruppen, die dagegen protestierten. Und heute? Alles im Bürokratensande verlaufen. Der Mai als Wonnemonat brachte natürlich ganz andere Themen. Themen voller Frühlingsgefühle. Eine Schwerpunktsendung namens Hochbettgeflüster, ein Blick auf die Welt aus horizontaler Sicht, machte den Anfang. Zu Pfingsten dann strömte die homosexuelle Szene in die Kongresshalle, wo, soweit wir das noch in Erinnerung haben, unter der Schirmherrschaft von Emma Peel und John Steed das vierte internationale schwul-lesbische Chorfest stattfand. Chöre aus Frankreich, Holland, Schweden, Italien, Wessiland und Berlin funktionierten die Kongresshalle zur Wartburg um und schmetterten in Eintracht um die Wette. Zeugnis davon legen wir später noch ab. Ein anderes Ereignis fand zur selben Zeit im Westfälischen statt. Die Lesben, die nicht beim Chorfest waren, waren in Münster. Unter dem Motto Power in der Provinz begaben sich rund 1300 Frauen zum traditionellen Lesben-Pfingsttreffen in die klerikale Geisterstadt. Eine von ihnen war Manuela Kai, die den Sturm auf Münster folgendermaßen erlebte. Die Provinz scheint etwas überlastet zu sein, ob der vielen Lesben. Allein die Anfahrt hierher war schon ein Abenteuer. So kam man zum Beispiel auch in eine Polizeikontrolle hier irgendwo auf irgendeinem Dorf, weil denen das natürlich etwas spanisch vorkam, so viele Frauen in irgendwelchen Schrottautos, die sich hier Münster nähern. Und hier in der Uni, wo das Ganze stattfindet und drumherum herrscht schon ein Versorgungsnotstand. Bier ist rundherum ausverkauft in allen Imbissen, die Zigarettenautomaten sind kilometerweit leer. Und ja, ich fürchte, darauf war hier niemand vorbereitet. Einem Thema ganz besonders makabrer Art hatte sich Eldoradio Ende Mai zu widmen. In Zürich machte man sich angesichts zu erwartender steigender Sterbeziffern Gedanken um die Erweiterung des bestehenden Angebots an Verbrennungsöfen. Angeblicher Grund für die Gedankenspiele: AIDS in der Schweiz. Wir waren uns damals nicht sicher, ob wir lachen oder weinen sollten, angesichts der Schweizer Gründlichkeit zum Umgang mit Zahlen und AIDS, Herr Bolliger vom Zürcher Krematorium. Wir rechnen in einigen Jahren in Zürich mit 1000 AIDS-Toten. Und die sollten doch mehr oder weniger kremiert werden, gemäß Stadtarzt. Und das ist die Kapazität eines Ofens. um die Verbrennungen richtig durchführen zu können, braucht man etwas mehr Zeit als bisher, um auch die Umweltverschmutzung einzudämmen. Man rechnet ungefähr pro Ofen 1000 Verbrennungen im Jahr. Und wir haben jetzt schon zu viele gemacht, sodass die Öfen allzu stark strapaziert wurden. Man rechnet in Zürich und Umgebung mit ungefähr 10.000 AIDS-Kranken, die in 10 Jahren dann sterben werden. Alle Homosexuellen wollen dies und wollen das, wollen Ficken, Letten blasen und das alles ohne Pass. Und damit ist jetzt endlich Schluss. Jetzt kriegen wir ihr Fett. Klatscht in die Hände, gebt AIDS eine Chance. Bald geht's zu Ende, gebt AIDS eine Chance. Mir war immer schon verdächtig, wie sie gehen, wie sie reden und die Kaffeetasse heben. Beim Gedanken, dass sie leben, könnte ich mich übergeben. Doch damit ist jetzt Schluss. Klatscht in die Hände, gib AIDS eine Chance. Bald geht's zu Ende, gib AIDS eine Chance. Diese schwulen Schweine hat man damals schön vergast. Ich hatte 13 angezeigt, Schuss waren sie weg, was hatte ich Spaß? Das gibt's heute nicht mehr. Ja, das verschwindet langsam. Klatscht in die Hände, gib AIDS eine Chance. Bald geht's zu Ende, gib AIDS eine Chance. Kitas ist Mutti-Sitz für bundesweite Toleranz. Dabei weiß halt jedes Kind in Gefahr und großer Not, mit der Mittelweg den Tod. Macht es wieder Bayer. Ja, der echt kann. Klatscht in die Hände, gib AIDS eine Chance, bald kommt die Wende, gib AIDS eine Chance. Gib AIDS eine Chance, eine bissige musikalische Satire von Ladies Night zu diesem Thema, die, wir mussten es immer wieder feststellen, gar nicht so realitätsfern war. Die Provinzpossen aus dem schwulen Leben rissen nicht ab. Hatte sich der Berliner Schwulenchor Männerminne dem Donnerspruch der Berliner Chorvereinigung gebeugt und das Wort schwul aus ihrem Namen brav getilgt, gab sich ein anderer Verein nicht so schnell geschlagen. Diesmal war der Hüter über Moral und Anstand der LSB, der Landessportbund Berlin, und Benedikt Steder fand dafür die passenden Worte. Da kommt ein Verein namens Vorspiel, Schwuler Sportverein Berlin e.V. daher und möchte auch noch Mitglied im LSB werden, um so Förderungsmittel des Berliner Sports zu erhalten. Der LSB-Vorstand gerät in Erregung. Erstens, Vorspiel. Was soll man sich denn darunter vorstellen? Was treiben die denn da? Wildeste Orgien finanziert mit den Mitteln des LSB und dann auch noch homosexuell? Nein, was nichts mit Sport zu tun hat, kann nicht gefördert werden. Homoerotik gab es zwar immer schon auf den Sportplätzen, aber bis zum Vorspiel sind die nie gekommen. Oder? Zweitens, Sport ist nicht das geeignete Umfeld, Werbung für Schwule zu machen. Haben die nicht den Sinn des Sports begriffen? Sport wurde doch schließlich erfunden, um sexueller Triebhaftigkeit ein Ende zu setzen. Sexualität zur Fortpflanzung, ja. Aber der restliche Schweinkram muss weg, und zwar diszipliniert, meine Herren. Mit dem 25. Juni kam der Tag, der Schwule und Lesben weltweit für einige Stunden mit einer Stimme reden lässt. CSD, Christopher Street Day. Gefeiert wird er aus Anlass einer Aktion von New Yorker Schwulen Ende der 60er Jahre, als diese sich gegen eine permanente Provozierung durch die Polizei mit anderen Methoden als Wegrennen zur Wehr setzten, nämlich mit Zurückschlagen. In vielen Telefonschaltungen berichteten wir aus London, Mailand, Barcelona, New York, Sydney, Amsterdam, Nürnberg, ja sogar Esslingen und natürlich aus Berlin über die Aktivitäten an diesem Tage. Wieland Speck versuchte eine eigene Deutung der Anziehungskraft des Christopher Street Day. Schon seit den Früh-70ern hat sich der Stonewall-Tag bei uns als Tag der Schwulen eingelebt. In allem, was es jetzt zu erobern gab, lagen ab da die Schwulen immer eine Nasenlänge vorn. Drogen, Sex, Emanzipation, radikale Selbstverwirklichung, kurz Lust for Life, prägte jede folgende Generation, sodass es bis heute tatsächlich immer schwuler wurde zu leben. Es gab tatsächlich nie schwule Identifikationsfiguren in der Umwelt heranwachsender, und das ist eigentlich die Neuerung, die sich Stonewall wirklich auf die Fahnen schreibt. Dann in Anlehnung an die amerikanischen Brüder und Schwestern in den Früh-80ern wurde Stonewall zum CSD, dem gemeinsamsten Nenner, den Schwulen und Lesben jemals in der gesamten patriarchalischen Geschichte auszudrücken fähig waren. Es gab diese Pause eigentlich zwischen, sagen wir mal, 78 und 83 für die schwule Bewegung. Da waren die 70er, also meine Generation, bewegungstechnisch so weit, dass wir anfingen, Buchläden, Filmproduktionen, Eldoradio, all solche Sachen haben im Grunde dort irgendwo samenmäßig ihren Ausgang gefunden. Und dann aus der Infrastruktur, die sich in diesen 5 Jahren gebildet hat und allerdings auch parallel mit dem Auftreten der Krankheit AIDS, entsteht die 80er Jahre Schwulenbewegung und eben damit verknüpft CSD, der Begriff Christopher Street Day. Der Umzug zeigte mehr Lesben und Schwule, die sich selbst lieben können denn je. Und das ist die Voraussetzung, unsere eigentlichen Probleme mit unserem untergehenden Planeten mit einem freien Geist anzugehen, in weltweiter Verbindung mit den Schwulen und Lesben in allen westlichen Hauptstädten. Eine weltweite Schwulen- und Lesbenvereinigung, deren Existenz immer noch nur wenigen bekannt ist, ist die ILGA, die International Gay and Lesbian Association. Sie tagt 2-mal im Jahr in voller Besetzung, das heißt mit allen ihren nationalen Untergruppen. Nach Zürich im Januar für den Europäischen Verbund fand im Juli in Oslo die Welthauptkonferenz statt, die natürlich auch unter dem Thema Clause 28 stand. Aber auch die Entwicklungen in anderen Staaten gaben Anlass zur Diskussion. Jean-Claude Letist ist Generalsekretär der ILGA. Wir haben gestern die Konferenz beendet mit einigen Verabschiedungen von Protestbriefen, die wir dann an verschiedene Regierungen schicken werden, besonders nach Südamerika, wo die Schwulen und die Lesben besonders unterdrückt sind. Wir haben teilgenommen an der großen Demonstration vor der Botschaft Österreich. Dort ist es unmöglich, Informationen über Homosexualität zu verbreiten. Und jetzt ist die Gruppe OSI Wien zum ersten Mal nach x Jahren. Die haben jetzt eine Anzeige bekommen. Deswegen sind wir zur Botschaft und haben sie einen Protestbrief überreicht für die österreichische Regierung. Dann ist unsere Arbeit weitergegangen in verschiedenen Workshops und Plenary Sessions. In Moskau gibt es einen Kongress im Moment, die sich mit Perestroika und Glasnost beschäftigt, und in diesem Zusammenhang wird wahrscheinlich über die Lage der Schwulen diskutiert und eventuell eine Annullierung von dieser Strafe von 5 Jahren. Haben wir ein Großtelegramm geschickt, in dem wir unsere Hoffnungen geäußert haben, unter welcher Form diese Änderungen stattfinden können. Wollen wir denn dieses Jahr wieder auf die Fete bei Fritz? Jedes Jahr dasselbe, dieselben Gestalten und immer dieser Schädel am nächsten Morgen. Wenn du dich auch immer so zuhaust? Das liegt an dem ekelhaft süßen Zeug von das Fritz immer kauft. Dann lass uns doch diesmal was Vernünftiges mitbringen. Bei Autos und Weine gibt's eine ganze Kiste französischen Sekt. Ganz trocken, richtig brüt, für 45 Mark. Das ist eine gute Kiste. In jeder Beziehung. Jawohl, ich muss das machen. Autos und Weine. Willmanndamm 18 am Kleistpark. Siegessäule. Berlins Monatsblatt für Schwule. Informationen zu Politik und Kultur aus schwulen Blickwinkeln. Für 4 Mark jeden Monat neu. An Citykiosken, auf U- und S-Bahnhöfen, in Off-Kinos und natürlich in schwulen Cafés. Siegessäule. Wir sagen dir warum. Der Herr von der Hürde, mir wird nicht mangeln, also kann ich für dich danken. Kann nicht böse sein. Simplicissimus, Pressecafé und Kneipe, Bergmannstraße 30. Also mein Freund, der Klaus Dieter, das ist ja ein richtiger Bücherhengst. Politische Bücher, schwule Bücher, Bilderbücher, Medizinbücher, erotische Bücher. Und die Männer vom Prinz-Eisenherz-Buchladen, die besorgen ihm jedes lieferbare Buch. Und den Rest besorge ich ihm. Stimmt's, Klaus Dieter? Immer erst zu Eisenherz. Prinz-Eisenherz, der Buchladen für Schwule. Bleibtreustraße 52. Und zu Weihnachten besorge ich Klaus Dieter Fimosen 89, den Kalender von Ralf König. Ladies and gentlemen, Eldoradio. Eldoradio. Eldoradio. Wir machen jetzt noch einmal einen Sprung zurück nach Pfingsten zum Chorfest. Eldoradios Lieblingslied von diesem Festival war eindeutig die Gauweilerin vom Männerchor aus Nürnberg, der Frankenmetropole. Es gibt südlich von Franken noch ein Gebiet, das nennt sich Bayern. Und wie Sie jetzt sehen, an diesem Instrument wird es jetzt etwas bohrisch, gell? Kinder, sing mal hier. Okay. Okay. Auf geht's. Auf geht's. Politikern durch den Kopf verdrang und schöne Augen machen, bis sie sich alle ganz sicher sahen, die Pest ist ausgebrochen. Bis sie sich alle ganz sicher sahen, die Pest ist ausgebrochen. Sie ist die Tugend in Person. Die Gauweilerin, ja, bleiben wir noch in der Alpenrepublik. Im Sommer ahnte ja noch niemand, dass der bayerische Staatssekretär Gauweiler nach dem Verbleichen von Franz Josef kaltgestellt würde, zusammen mit seinem ominösen, sogar von CSU-Seite kritisierten AIDS-Berater Koch. AIDS-Hilfen und Betroffene regten sich noch. Eine der spektakulärsten Aktionen war der Tag der Uneinsichtigen, eine Wortschöpfung aus den erwähnten bayerischen Kreisen. Aus Frankfurt berichtete am 9. Juli Gerd Brendel. Fixer und Fixerinnen, Huren, Schwule und ihre Sympathisanten waren aufgefordert, gegen eine Politik zu demonstrieren, die sogenannte Unbelehrbare, Uneinsichtige und Desperados ausgrenzen und ausdünnen will. Uneinsichtige und Desperados wollten die Teilnehmenden allerdings sein. Denn sie wollten nicht einsehen, dass es gute und schlechte Formen von Sexualität gibt. Und sie verzweifelten an einer Politik, die andere verurteilt, statt zu helfen. An 5 Stationen kamen Vertreter und Vertreterinnen der von dieser Politik hauptbetroffenen Gruppen zu Wort. Solidarität der Schwulen untereinander und mit anderen forderte der Schwulenvertreter Hans-Peter Hauschild an der 2. Station. Sie ist wichtiger denn je, denn langsam trägt die unter dem Deckmantel der AIDS-Bekämpfung laufende Schwulenhatz ihre Früchte. In den letzten Wochen haben sich gewalttätige Übergriffe auf Schwule gehäuft. Es gilt, so Hauschild, einmal erkämpftes Selbstbewusstsein nicht aufzugeben. Schwule müssen weiter in der Öffentlichkeit offen schwul auftreten und dürfen sich nicht in ihre Nischen verkriechen. Rainer Jarchow von der Stiftung Positiv Leben formulierte in seiner Rede auf dem Römerberg eine mögliche Quintessenz. Diese Demonstration war noch kein Kampf. Im Alltag, den die meisten von uns in der Vereinzelung erleben, kommt es darauf an zu kämpfen, sich zu wehren gegen die zunehmende Diskriminierung. Was dem einen seine Ilga, ist dem anderen seine Iglio. Abkürzungen sind mittlerweile auch im homosexuellen Milieu gang und gäbe. TBS, MHC, AHA, BVH oder wie gesagt Iglio, International Gay and Lesbian Youth Organization, also die Organisation fürs Jungvolk. Die konferierten Ende Juli in Berlin unter einem englischen Motto mit englischen Arbeitsgruppen. Für alle des Englischen nicht Mächtigen, es lautet Diskriminierung, der innere Schweinehund. Das Motto dieser Konferenz ist Discrimination, the enemy within. Und alle Workshops sollen sich inhaltlich mit diesem Thema auseinandersetzen. Da gibt es also Workshops wie Feminism, Sexism, Racism, Ageism, was wohl, glaube ich, eine neue Wortschöpfung ist. Also Jugendkult würde ich das im Deutschen übersetzen. Oder das Gegenteil davon, die Angst vorm Alter. Ja. Ist das denn also mehr oder weniger Selbsterfahrung, was ihr hier betreibt? Ich denke, es ist zum großen Teil Selbsterfahrung. Ich denke auch, dass viele der ach so herrlich formulierten politischen Ziele, ja, es ist nichts als eine Farce. Es geht für mich in so einer Konferenz darum, Leute kennenzulernen und Meinungen auszutauschen. Und zwar nicht auf einer sehr hohen politischen Ebene, sondern ganz konkret mit einem Einzelnen zu reden. Und ich glaube auch, dass jedes andere politische Ziel, das zwar formuliert werden kann und was vielleicht auch am Ende rauskommt, nicht das sein kann, womit man in eine Konferenz reingeht. Als wir dieses Interview mit Werner und Michael machten, war noch nicht vorherzusehen, welche Kreise die Iglio-Konferenz in Berlin eine Woche später ziehen sollte. Nach getaner Arbeit hatten sich einige Teilnehmer zu einem Besuch des gerade stattfindenden deutsch-amerikanischen Volksfests entschlossen. Martin aus der Schweizer Iglio-Gruppe berichtete damals von den Ereignissen bei Dallas in Dahlem. Wir sind da schon am Eingang natürlich als Gruppe aufgetreten und haben uns keine Verheimlichungen geleistet, ist ja klar. Wir haben uns umarmt, haben zusammen getanzt und haben uns auch geküsst. Und wir sind dann da als Gruppe durch das Gelände gezogen. Es kamen dann plötzlich einige MPs auf uns zu und herrschten uns an. Wir sollten sofort uns gegen eine Wand stellen und wurden dort zusammengetrieben. Die Amerikaner haben nur immer strikte und scharfe Anweisungen gegeben, haben uns aber überhaupt keine Auskünfte gegeben, wieso und weshalb diese Aktion erfolgen sollte. Es kam schließlich die deutsche Polizei hinzu, die die Aufgabe hatte, uns vom Gelände zu schaffen. Wir wurden angewiesen, uns zum Ausgang zu begeben. Wir wurden von der amerikanischen Militärpolizei patrouilliert. Die deutsche Polizei bildete hinter uns eine Kette. Ich zumindest wurde von den deutschen Polizisten geschubst, ich wurde gestoßen, ich wurde unsanft am Arm gepackt. Wir wurden aufgefordert, sofort den amerikanischen Sektor zu verlassen. Wir hatten zur U-Bahn-Station Oskar-Helene-Heim zu gehen, wo an sich die Grenze war vom amerikanischen Bezirk. Doch auch dort war es uns nicht erlaubt, in einer Gruppe zusammenzustehen, weil das nach wie vor als Zusammenrottung galt. Ein starkes Stück. Wir haben versucht, heute Stellungnahmen einzuholen. Gestern sprach die Berliner Polizei von einer Handlung auf Weisung der Amerikaner, die ihr Hausrecht durchsetzen wollten. Heute sprach die Berliner Polizei dann in einer Stellungnahme davon, dass die Teilnehmer dieser Iglio-Konferenz betrunken waren und auf dem deutsch-amerikanischen Volksfest gepöbelt hätten. Die Amerikaner wiederum, von denen erreicht uns nämlich heute ein Telex, sprechen lediglich von einer Amtshilfe der Amerikaner für die Berliner Polizei. Wer daraus noch schlau werden soll. Zu ergänzen ist noch, dass diese Affäre Volksfest auch in den USA Interesse hervorrief. Das Pentagon musste sich auf Antrag des demokratischen Kongressabgeordneten Jerry Studd mit diesem offensichtlichen Fall von Diskriminierung befassen. Konsequenzen hat es bis heute nicht gegeben. Der Spätsommer bescherte uns eine ganze Reihe von Benefits-Veranstaltungen. Eine, für die sogar Eldoradio die Werbetrommel rührte, nahm Bezug auf ein Ereignis, das vor 20 Jahren im amerikanischen Woodstock eine ganze Generation prägte. Allerdings beschränkte sich die Verwandtschaft auf den Namen, denn Woodstock fand auch wirklich statt. Woodstöckel, das Tuntenspektakel in der Hasenheide mit frischer Luft und altbekannten Gesichtern. Altbekannte Gesichter nicht nur auf der Bühne, auch die Zuschauer boten tausendfach erschienen Jürgen, Anlass zur... Wie bitte? Jürgen, Wieso bring mich doch nicht aus dem Konzept. Jedenfalls tausendfach erschienene Zuschauer gaben Anlass zur Vertrautheit. Ein Familienfest also, seit Jahren bekannt und wie immer im Vorprogramm Gérard und die Dominos. Einige aus dem Publikum entledigten sich sogar in einem Anfall von Wahnsinn ihrer selbst kreierten Fummel und schmissen ihren Plunder... Was erzählst du da? Schmissen ihren Plunder vor die unerreichbaren Füße ihres Idols. Wie immer nutzte Ilse Lakritz, obwohl im Programm nicht vorgesehen, diesen willkommenen Anlass, um der Show mit einer Mischung aus Trockenplayback und geschmeidigen Volkstänzen aus Frankfurt ihren persönlichen Stempel aufzudrücken. Das war wahr. Das Spektakel drohte so schon nach wenigen Sekunden seinen unweigerlichen Ausgang zu nehmen. Und Ades Zabel hatte seine Chance. Er führte denn auch souverän durchs weitere Programm. Die Veranstalter waren zufrieden, das Publikum nicht minder und so gelobten alle beim Finale, sich in 20 Jahren noch einmal an gleicher Stelle wiederzutreffen. Ein glücklicher Abend also, ein schwules Ereignis, wie wir es uns immer gewünscht haben. Und dieser Wunsch, so viel sei abschließend noch gesagt, ist mit Wutstöckel 1988 voll in Erfüllung gegangen. Sag mal Jürgen, weißt du, was du da gemacht hast? Das ist unser Ende. Die Veranstaltung gestern ist ausgefallen, die ist abgeblasen. Was? Das sagst du mir erst jetzt? Hätte ich mir den ganzen Scheiß ersparen können. Scheißladen, ich gehe, echt. Also, fly to my arms, O welcome guest. Fly to me, I love you best. But when within your arms I lie, then, darling, do not fly. Don't miss the plums in the autumn, that's when they ripe, my boy. And jetzt habe ich den Text vergessen. Das war Georgette Die, die Benefiz-Moderatöse überhaupt, bekannt von Chorfest, CSD, Friedrichstadtpalast und Eldoradio. Ab und zu mal verdient sie sogar Geld mit ihrem Gesang, hat sie uns mal anvertraut. Ein weiteres Wohltätigkeitsdingster galt einem neuen schwulen Massenmedium, Szene TV. Das fand sogar statt, allerdings konnten wir nicht umhin, mit kritischen Worten zu tadeln. Tja ja, müssen wir denn auch gleich auf jedes keimende schwule Pflänzchen einhacken. Doch die homosexuelle Medienlandschaft kam 1988 auch anderswo in Bewegung. In Hamburg versuchte Radio Herbert sein Programm zu starten und hörte auch gleich wieder auf. Radio Bremen bescherte sich eine kleine schwule Ecke unter einem Tarnnamen und hat ein schwules Rundfunkratsmitglied. Radio Dreieckland konnte endlich seine Legalität festschreiben lassen und in Zürich sendete bei Radio Lora ein Schwulen- und Lesbenfunk. In Nürnberg haben unsere Kollegen vom Fliederfunk nach endlosen Kämpfen gegen Verwaltung, Justiz und Medienrat doch noch einen festen Sendeplatz ergattert. Ebenfalls in der Frankenmetropole fanden Gespräche zwischen Berliner Siegessäule und Nürnberger Rosa Flieder statt, zwecks Fusion oder soll man besser sagen Infusion der beiden schwulen Blätter. Was machen wir darüber? Diese Frage stellte sich die Eldoradio-Redaktion angesichts des nahenden IWF-Kongresses in Berlin im September. Ist der Internationale Währungsfonds ein Thema für Schwule und Lesben? Wir überließen die Berichterstattung größtenteils den Kollegen von Welt am Draht. Aber einen Kommentar zum Verhältnis Homosexuelle und Weltpolitik musste Benedikt einfach loswerden. Die heutige Schwulenbewegung hat jedenfalls nichts dazu zu sagen. Oder habt ihr was gehört? Die Berliner AIDS-Hilfe scheint auch erst letzte Woche von IWF gehört zu haben. Hatte sie doch just für den gleichen Termin ihren Tag des Lebens geplant. Nein, die Schwulen schauen nicht über ihren eigenen Tellerrand, haben sich ein bequemes Ghetto aufgebaut und machen sich nur noch bemerkbar, wenn es um die Grenzen ihres Ghettos geht. Sie schreien beleidigt auf, wenn in England schwulenfeindliche Gesetze erlassen werden, wenn sie auf einem Volksfest rausgeschmissen werden oder gar, weil er wieder gemein zu ihnen war. Ihr ganzes Bestreben zielt darauf, sich in die Gesellschaft zu integrieren und senatsgeförderte Projekte aufzubauen. Die Aufnahme eines schwulen Chors in den Sängerbund wird als schwulen politischer Erfolg bejubelt und keiner merkt, dass die Ansprüche sich immer mehr auf dem Niveau eines Kaninchenzüchtervereins bewegen. Der IWF-Kongress bescherte uns die Beschneidung der Pressefreiheit. Das Recht auf freie Meinungsäußerung wurde außer Kraft gesetzt. Manche Polizisten knüppelten wahllos auf Demonstranten, Passanten, Fotografen, Politiker und Kollegen ein. Aber die Schwulen waren zu kaum einer Reaktion zu bewegen. Das soll nicht heißen, dass man mal laut im familiären Kreis Scheißbullen sagt oder furchtbar zu einer gezielten Aktion, jedoch fehlte der Mumm. Was man Frau auf die Straße trieb und treibt, sind homosexuellen spezifische Happenings. Wir wollen nicht den Sinn und Zweck dieser Aktionen in Frage stellen, aber wie war das im Kommentar eben mit dem Tellerrand? Innerhalb des Tellers hielt sich auch eine Aktion, die Ende September stattfand. Die Arbeitsgemeinschaft Positive in der Berliner AIDS-Hilfe hat im Rahmen eines Symposiums zu einem Candlelight Walk aufgerufen. Damit die Kerzen nicht ausgingen, falls es regnete, wurde der Berliner Abgeordnetenhauspräsident Rebsch, CDU, zum Schirmherrn erkoren, was einige verwunderte Reaktionen auslöste. Jörg fragte damals nach den Motiven. Die Idee ist auch dieser Candlelight Walk, der eine Woche vor in Los Angeles, der Partnerstadt von Berlin, stattgefunden hat. Und wir wollten es also auch an demselben Tag, dem 25. machen. Das ist leider aus anderen Gründen hier nicht gelaufen. Da haben wir keine Demonstrationserlaubnis bekommen. Die Idee ist halt auch, das erste Mal bewusst zu machen, auch öffentlich zu machen, die Trauer, um halt die Leute, die an dieser Krankheit erkrankt sind und auch gestorben sind. Und das ist vielleicht auch ein neuer Weg, eine Auseinandersetzung mit Gefühlen, auch die Auseinandersetzung mit Sterben in der Bevölkerung, auch in der Öffentlichkeit zu führen. Ihr habt euch als Bündnispartner, sage ich mal, einfach den Präsidenten des Abgeordnetenhauses ausgesucht, Herrn Rebsch. Wie seid ihr denn auf den gekommen? Nun, also ich meine, das ist sicherlich nicht von der Zugehörigkeit zu einer gewissen politischen Richtung, Fraktion, Partei zu sehen. Ist er aber doch nicht nur CDU-Mitglied, sondern bekanntermaßen auch eher der rechten CDU zuzuordnen. Nun, wir hoffen, dass wir also mit ihm einen Menschen haben, der diese Funktion des Präsidenten des Abgeordneten ausfüllt, der durchaus für die Adressaten unserer Forderungen, das sind eben halt auch Unternehmer, Arbeitgeber, ein Gesprächspartner sein muss. Und wir wollen also auch mit diesen Leuten, dieser politischen Couleur, auch zusammenarbeiten müssen zu unseren Fragen und zu unseren Forderungen. Und ihr meint, dass Herr Rebsch dann eure Position übernehmen wird, wenn der Diskussionsprozess lang genug ist? Also ist es unser Wunsch, dass er es tut. Zu einem weiteren Debakel aus Sicht der Außenstehenden, aber auch der Teilnehmerinnen, wurde die im Oktober in Berlin abgehaltene Lesbenwoche. Abgehalten in doppelter Hinsicht. Einmal definiert als stattfinden, zum anderen als abschotten. Unter dem Motto Abgrenzung, Ausgrenzung, Begrenzung reisten wieder einmal hunderte von westdeutschen Lesben an, um sich mit ihren Berliner Schicksalsgenossinnen diversen Themen zu widmen. Frau schloss sich also im Mehringhof ein und von der Außenwelt fast erfolgreich ab, um in sich zu gehen. Birgit meinte damals dazu: Nun wissen wir also, dass das Thema zustande kam, weil die Lesbenbewegung eine unglaubliche Vielfalt an Ideen und Auffassungen beinhaltet. Verwunderlich ist nur, dass diese Vielschichtigkeit in einem Jahr entdeckt wurde, wo zumindest die angebotenen Veranstaltungen der Lesbenwoche auffällig an Vielfalt missen lassen. Wenn die Eingleisigkeit der diesjährigen Angebote sowie das gänzliche Fehlen von Themen wie Sexualität oder Gewalt unter und gegen Lesben nicht die Schuld der Vorbereitungsgruppe ist, sollten wir uns vielleicht fragen, ob sie eine allgemeine Entwicklung innerhalb der Bewegung widerspiegeln. Ausgegrenzt wurden fast schon traditionsgemäß behinderte Lesben, SM-Lesben und Ausländerinnen. Begrenzung oder in anderen Worten das Schmoren im eigenen Saft wurde nicht zuletzt an der beispielhaften Pressearbeit der letzten Woche deutlich. Eldoradio hatte Mitschnittverbot. Es war unheimlich enttäuschend auch mitzukriegen, dass die Frauen irgendwie nicht in die Öffentlichkeit wollen. Als es um das Thema ging, dass diese Diskussion oder ja, dieses Plenum aufgenommen wird für das Radio 100. Und wo ich meine, dass wir dieses Medium, was wir haben, Gott sei Dank haben, auch nutzen müssen. Ja, aber es wurde sich halt geweigert und das finde ich halt sehr enttäuschend. Aber das, was ich im Programm, also was ich gelesen habe, fand ich eben auch zum Teil etwas beschämend, weil ich gedacht habe, mir beim Bauch streicheln zu lassen oder so, das kann ich auch privat tun, aber das muss nicht hier auf dieser Lesbenwoche passieren. Mir haben sehr viele politische Themen gefehlt und mir hat eben auch vor allen Dingen das Thema Sexualität gefehlt, wo ich das Gefühl habe, die Lesben tabuisieren Sexualität oder tun halt so, als wäre das kein Thema mehr für sie. You got a smile so bright, you know you could have been a candle. I'm holding you so tight, you know you could have been a handle. the way you swept me off my feet. You know you could have been a push broom, and baby you're so sweet. You know you could have been a perfume. Well, you could have been anything that you wanted to, and I can tell. The way you do the things you do, the way you do the things you do, the way you do the things you do, the way you do the things you do. You made my life so rich. You know you could have been some money. And baby, you're so sweet. You know you could have been some honey. Well, you could have been anything that you wanted to. And I can tell. The way you do the things you do, the way you do the things you do, the way you do the things you do, the way you do the things you do, the way you do the things you do, the way you do the way you do, the way you do the things you do, the way you do the things you do, come on and do the way you do, the way you do the things you do, the way you do the things you do. Noch gut in Erinnerung war dieses Trio von der CSD-Fete im Tempodrom. Ihr Name PMS, Premenstrual Syndrome oder schlichter gesagt Pat, Mary und Sandy aus San Francisco. Diese und andere Städte der Vereinigten Staaten waren Gegenstand unserer November-Schwerpunktsendung über die USA. Präsidentschaftswahlen, Sexpräferenzen der Lesben, Schwule und Rassismus oder Gewalt gegen Homosexuelle waren nur einige der Themen, die Birgit, Manuela und Detlef aus ihrem Urlaub mitbrachten. Und natürlich auch im November Provinzposse aus Bonn. Bundeshaus? Ja, guten Tag, hier ist Benedikt Steder. Können Sie mich bitte mit dem schwulen Referat der Grünen verbinden? Meinen Sie, dass da jetzt jemand ist? Ja, können Sie mal versuchen, bitte? Ja. Guten Tag, hier ist das schwulen Referat der Grünen im Bundestag. Und das war der Auslöser einer verwaltungstechnischen Maßnahme, das Wort schwul in der Ansage eines parlamentarisch-freiheitlich-demokratischen Anrufbeantworters veranlasste die Bundeshausverwaltung, der Maschine den Saft abzudrehen. Die Telefone wurden kurzerhand unterbrochen. Doch die Pointe kommt noch. Hinter die Affäre ist man dadurch gekommen, dass Abgeordnete nicht-grüner Parteien während der Plenarsitzung von ihren Sesseltelefonen andauernd die Nummer des grünen Schwulenreferenten Volker Beck anriefen und kichernd dumme Bemerkungen aufs Band sprachen, so laut allerdings, dass andere grüne Parlamentarier davon Wind bekamen. Sie wollten Beck später verständigen, doch sein Telefon war tot. Dezember 1988 stand und steht unter dem Eindruck der Streiks an Unis und Fachhochschulen. Eldoradio versuchte, die schwulen und lesbischen Aspekte des Streiks und die Forderungen der homosexuellen Studenten zu thematisieren. Wir überließen ihnen Sendezeit, ihre Thesen zu vertreten. Sozusagen Radio 175.000. Die übergeordnete Forderung war, dass Homosexualität sich in Forschung und Lehre widerspiegeln sollte, und das heißt angemessen widerspiegeln sollte, ausgehend von einem 10%igen Anteil der Homosexuellen an der Gesamtbevölkerung Berlins, rechnen wir mit ca. 20.000 Schwulen an allen Universitäten und Hochschulen in Berlin. Dazu muss vorhanden sein spezielles Material, das heißt Bücher, Literatur, Zeitschriften, die den Studenten zugänglich sind für das Selbststudium. Über die Beschaffung von Lehrmaterial hinaus fordern wir ganz klar bevorzugte Einstellung von Lehrenden, die über homosexuelle Inhalte arbeiten und diesbezügliche Kompetenz erworben haben. Wir fordern verstärkte Interdisziplinarität in diesem Bereich, die es immer noch nicht zu geben scheint. Und wir fordern ganz klar die Einrichtung eines sexualwissenschaftlichen Instituts, in dem Homosexualität nicht nur als exotische Sonder- oder Randerscheinung aufgenommen wird, sondern als gleichberechtigte Möglichkeit menschlichen Sexualverhaltens auftritt. Ich fühle mich bei uns an der Uni in erster Linie als Frau diskriminiert, nicht als Lesbe, weil es wissen die wenigsten. Und deswegen auch wichtig finde, halt die Frauenforderungen mit zu erstellen und zu unterstützen. Wie Lesben sich innerhalb ihres Studiums als solche einbringen können bzw. müssten, hängt nicht zuletzt vom Studienfach ab. Ich studiere Psychologie und da spielt es tatsächlich eine Rolle, ob ich lesbisch bin oder nicht. Und ich habe tatsächlich die Möglichkeit, am Frauenprojekt mein Lesbischsein reinzubringen. Da läuft sogar zum Teil andersrum, dass Heteras sagen, sie fühlen sich ausgegrenzt. Welche Forderungen also kann eine Gruppe stellen, deren einzige Gemeinsamkeit ihr Lesbischsein ist? Also ich habe gemerkt, dass speziell lesbische Forderungen mir einfach entgehen in der ganzen Arbeit. Ne? Allein eine allgemeine Frauenforderung auf die Beine zu stellen, das braucht schon so viel Zusammenstückelungsarbeit. Das ist schon ein derartiger Akt überhaupt, meinetwegen 50 Frauen zusammenzukriegen, die dazu dann auch noch Ja sagen. Und die Gruppe allein kriegt schon den Spaltungsvorwurf gemacht. Ne? Das war Eldoradios Jahresrückblick 1988, der natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Natürlich nicht, und die, die wir vergessen oder absichtlich weggelassen haben, mögen uns verzeihen. Tagelang beschäftigt hat sich mit dem Manuskript und der Vorbereitung dieser Sendung Andreas Ufer. Zugearbeitet haben ihm Doris Groth, Cordula Ebbinghausen, Manuela Kai, Jürgen Bienig, Benedikt Steder, Michael Wolt und Birgit Scheuch. Und abschließend folgt die Chronik für den 31. Dezember 88, mit anderen Worten die Tipps für Silvester.